daneben. Freedom is just another word. Und im nächsten Lied bittet sie um Gottes Gnade und einen Farbfernseher. Janis Joplin, Me and Bobby McGee, 1970. Ach, Janis Joplin, sie hat gut lachen. Sie ist seit fast 50 Jahren tot. Angelangt am Ende der Wünsche. Meine Konsumverweigerung entstand lange, bevor das Wort geprägt wurde. Immerhin geläufig war, wenn auch nicht in unserer Welt, der Begriff der Magersucht. Ihr Protagonist, ein Held, der stets verneint, ist der dahinschwindende Suppenkaspar, der von Bild zu Bild immer dünner wird, bis er nur noch wie ein Fädchen war und sich als Strichmännchen aus dem Buch verflüchtigt. Während er den Puls seiner kleinen Patienten fühlte, skizzierte der am Bett sitzende Arzt Heinrich Hoffmann, Struwwelpeter, Autor und späterer Irrenarzt, 1809 bis 94, ihnen den Vorgang dieses einprägsamen Verfalls, um ihre Aufmerksamkeit von der Untersuchung abzulenken. So entstanden seine schrecklichen Geschichten. Ich wurde als Kind damit nicht behelligt. Kinderbücher waren nach Kriegsende kaum vorhanden. Vielleicht hätte der Suppenkaspar seinerzeit vor allem meine Eltern beruhigt. Es gab also noch andere Kinder, die wie ich die Nahrung verweigerten. Nach den Panikattacken während der letzten Wochen vor der Geburt Ende Mai 1945 begann mein auf die Welt kommen mit dem Schlaf der Erschöpfung. Das Kriegsende am 10. Mai bedeutete für meine Eltern, wie für viele andere Deutsche, den Zusammenbruch des tausendjährigen Reiches und die gleichzeitig ersehnte und gefürchtete Zeitenwende, nicht nur zum Guten. Aber der Spuk war vorbei. Erleichterung und Enttäuschung. Meine Geburt 10 Tage später setzte noch eins drauf, denn ich hatte das falsche Geschlecht. Der ersehnte Hoferbe war wiederum ausgeblieben. So war ich schwer aufzuwecken an der schluchzenden Mutterbrust und kaum zum Trinken zu bewegen, auch essen mochte ich später eher nicht. Ich war schon gestillt von der süßen Benommenheit des Halbschlafs, des köstlichen Gleitens aus der Welt. Vielleicht hat meine Mutter während der Bombenangriffe Medikamente genommen, zur Beruhigung gegen Schmerzen, womöglich auf Rezept. Ihre Nachttischschublade roch immer danach. Das liegt nahe, aber muss nicht sein. Sie war jedenfalls erfüllt von Schrecken und meinte, wenn sie mich ansah, ich sei schon tot. Die Arme. Ich arme. Meine Mutter fürchtete um mein Überleben. Sie versuchte es mit Gewalt und Esszwang war der erste, den ich erlebte. Früh gestört heißt das in der Sprache der Psychiatrie und will sagen, dass da wenig zu machen sei. Dann der Satz, dich hätten sie unter Adolf Hitler auch vergast. Es stimmte, ich war anders. Nicht gerade so wie meine Mitschülerin Gerda Schatte, die behindert war. Ich war nur weder der sehnlichst erwartete Junge noch ein liebreizendes Mädchen. Die Enttäuschung der Eltern, ja schon, aber nach ein paar Tagen war das vorbei, meinte später die Mutter. Ein paar Tage sind lang für ein Neugeborenes. Der Angst, ich sei tot, entsprach wohl auch ein Wunsch. Sie wurde krank, ich war zu viel. Einmal wenigstens, ich glaube mich zu erinnern, hat jemand versucht, mich mit der Bettdecke zu ersticken. Vielleicht nicht gerade ersticken, einfach etwas über den Kopf ziehen, nur so. Die Todesangst, wenn ich mir das vorstelle. Weil unser nicht direkt am Haus gelegener großer Garten mein Rückzugs- und Spielort war, hielt ich mich an Früchten schadlos. Von den ersten grünen Stachelbeeren, die ich im Puppenwagen versteckte, bis zu den letzten reifen Pflaumen und Birnen. Was ich im Winter gegessen habe, weiß ich nicht mehr. Das Essen am Familientisch war fett, voller Spannungen. Man musste aufessen. Darum war meine einzige Sorge, dass mir nicht zu viel aufgetan wurde. Nicht so viel, nicht so viel, höre ich mich flehen. Ja, das waren frühe Dramen. Lebenslang hätte ich Antidepressiva schlucken und oder Psychiater beschäftigen können. Und kaufen, kaufen. Sehr praktisch ist es für die Verkäufer, wenn das Bedürfnis ihrer Kundinnen niemals zu stillen ist. Meine Aversion gegen die angebotene Nahrung übertrug sich nur zu bald auf den Geruch von Benzin, von Alkohol und dann auch auf das Geld. Betrunkene lagen am Wochenende im Straßengraben. Sie waren ganz unten, nicht wie wir. Schon Anfang der 50er Jahre schaffte mein Vater ein Auto an, einen DKW, Abkürzung für Deutscher Kraftwagen. Ein VW, Volkswagen, war ihm zu proletarisch. Im Auto wurde mir schlecht. Auf dem Rücksitz vertrug ich die Kurven nicht. Er musste anhalten, ich kotzte am Straßenrand und war daher froh, wenn ich zu Hause bleiben konnte. Der Kommentar meines Großvaters, wenn er dem abfahrenden Schwiegersohn hinterher guckte, war gewesen: Mit einem Auto kommt man schnell vom Hof hinunter. Den Führerschein zu machen, verlockte mich nicht. Geld dafür hatte ich auch nicht. Ach, das Geld. Ich wusste schon sehr früh, dass es meinen Eltern immer wieder Sorgen machte. Zu einem großen Teil lebten wir nach dem Krieg in Subsistenzwirtschaft. Garten und Felder boten alles, fast alles, was wir brauchten. Kleider wurden geändert, aufgetrennt, neu geschneidert. Möbel und Wäsche waren noch aus Vorkriegszeiten vorhanden. Einmal sah ich, wie mein Vater, auf dessen Schoß ich saß, abgezähltes Geld, das er schuldete, einem Viehhändler, der ihn aufgesucht hatte, über den Tisch hinknallte. Und wie meine Mutter und mein Großvater entsetzt waren über sein unbeherrschtes Verhalten. Wie mir mein Vater da leid tat, der anders als die in Haus und Hof herumschreienden immer ruhig und ausgeglichen war und sich viel mit mir abgab. Wie gedemütigt musste er sich fühlen. Deshalb wurde zu meinem Credo der Satz: Ich brauche nichts. Natürlich brauchte ich in Wirklichkeit sehr viel. Einen ganzen Acker fruchtbaren Landes. Weizen und Zuckerrüben haben wir dort angebaut, den würde mein Vater zur rechten Zeit als Bauland verkaufen müssen, um mir mein Studium zu finanzieren. Weil ich immer hinter den Büchern saß, konnte es nur Literaturwissenschaft sein. Dazu noch Psychologie. Ich wollte mich und die anderen besser verstehen. Das war der Plan. Entfernt von zu Hause hoffte ich, frei zu sein von erzwungenen Mahlzeiten, Verboten, Ermahnungen, endlich lesen zu können, solange ich wollte und, was mich am meisten beschäftigte, Poesie. Studieren wollte und sollte ich. Wenn eine so aussieht, muss sie wenigstens gescheit sein. Das also ist ein Teil meiner finanziellen Schuld. 20 Morgen bestes Ackerland hingegeben für eine hässliche Betonsiedlung mit Aussicht. Asseblick. Was willst du? Blut statt Boden. Wohnraum für mindestens 100 Leute. Ein Stipendium zu beantragen war also nicht nötig. Es wäre auch als anrüchig, wenn nicht als Bettelei betrachtet worden. Das regeln wir selbst als freie Bauern. Zwar habe ich während der Studienzeit auch manches gearbeitet, um etwas dazu zu verdienen, aber das Wichtigste war, möglichst wenig mit Geld zu tun zu haben. Je weniger Geld ich brauchte, umso unabhängiger fühlte ich mich. Das führt zwangsläufig an den Rand. Meine Eltern waren besorgt. Wenn ich in den Semesterferien nach Hause kam, wurde ich zu C&A geschleppt, weil ich nicht ordentlich genug aussah in ihren Augen. Im Spiegel mit den neuen Klamotten fühlte ich mich komisch, ungelenk. Vielleicht lag es am grellen Neonlicht oder an der Kaufhausluft, die auch mein Vater schwer ertragen konnte. Er wartete jeweils im Auto. Seit ich lesen gelernt hatte, 5-jährig, um ihm aus der Zeitung vorlesen zu können, fühlte ich mich fremd in meiner Umgebung. Das Abtauchen wurde zur Gewohnheit, bis hin zur Sucht, zur Lesesucht. Essen interessierte mich wenig. Vor allem Süßes mochte ich nicht. Allein beim Gedanken an Buttercremetorte, die es gab zu Geburtstagsfesten, wurde mir übel. Mager bleiben hieß, anders sein als die Schweinskotelett und Kuchen vertilgenden Verwandten, die mit Essen traktiert wurden. Nimm an, nimm an! So meinte meine Schwester, als sie klein war, lautete der Name der Gäste. Die griffen tapfer zu. Korpulent sein war gleichbedeutend mit wohlhabend. Vielleicht mit 12 las ich das Tagebuch von Anne Frank. Das war der Anfang vom Bruch mit der Elterngeneration. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Die Bücher, das Radio, Wolken und Bäume entführten mich in ein Paralleluniversum, in dem es unwichtig war, wie ich aussah oder welcher sozialen Klasse ich angehörte. Dort regierte mein Geschmack und ich war hochmütig, verachtete die dicken, protzigen Neureichen, fand Nierentische und Schlager grässlich. La Paloma strebte nach Höherem, nach dem ganz anderen, nach Karl Barth. Dass ich nicht zu den Hübschen gehörte, war klar. Dass mich der Rummel um die Jungs nicht interessierte, ebenfalls. Ich hatte das Gefühl, zufällig, willkürlich in diesen Körper, in diese Familie geraten zu sein. Bad luck. Fand mich weder weiblich noch männlich, sondern außerhalb oder irgendwo dazwischen. Queer nennen sie das heute. weil ich damals weder von Homo- oder Bisexualität, geschweige denn von Geschlechteridentität etwas wusste, glaubte ich, ich sei damit allein auf der Welt. Als Kind hatte ich meine Abartigkeit schon im großen Spiegel in der Diele in Remlingen in Augenschein nehmen können, wenn ich mit meiner Freundin Gitti Neugebauer etwa 8-jährig davor stand. Sie semmelblond, rotbackig, ich blass, verdrückt, vielleicht sogar mit Brille, die ich zeitweise trug. Daher versuchte ich es später zu vermeiden, mein Bärenkatzenaffengesicht im Spiegel zu betrachten. Zitat: Lieselotte von der Pfalz, Briefe 1704. Meine einzige Chance war die Sprache und das Sprechen. Später wurde es noch schwieriger. Wenig Busen, Beinbehaarung, verliebt in eine Frau, einmalig. In der Schule die genüsslich einander abschätzende Mädchenklasse, ihr lüsternes Gekicher, wenn ich meine Lieblingsstelle rezitierte aus Rilke, der Kornett, 1899, reiten, reiten. Ich verstand den Witz nicht. Im Studium dann kamen männliche Wesen. Es interessierte mich die Unterhaltung mit ihnen, das Zusammensein. Sexuelle Gefühle waren mir noch unbekannt. Aber ich habe mitgemacht, um sie aus der Nähe besser kennenzulernen. Als ich im 31. Jahr schwanger wurde, fasste ich das als eine Forschungsreise in meinen weiblichen Körper auf. Ich hatte mir die verordnet, weil ich feststeckte im Nicht-wirklich-Dasein. Alles Lesen und Reden brachte mich nicht weiter. Ein Kind bringt dich zurück in deinen Körper und in die Gesellschaft. Das war meine Erkenntnis. GB schien mir der einzig mögliche Partner für ein Kind, wenn nicht überhaupt, auch ein Ausnahmemensch, ein Künstler. Sein Atelier in einer Kreuzberger Fabriketage nahm mich auf und erwies sich als ein Raum, in dem ich dauerhaft leben und lernen konnte. Es war nicht nur schwer, sich daneben zu fühlen, es machte auch stolz, arrogant sogar. Ich verehrte die Schönheit, die mir selbst fehlte, aber ich sah genau hin. Weil ich immer nur ein Minimum an Geld zur Verfügung hatte, ging die Konsumwelt wenig beachtet an mir vorüber. Ich habe lebenslang kein Auto und keinen Fernseher gekauft, keine Pauschalreise gebucht, Kleidung seit Geburt meiner Kinder nur Secondhand erworben. Alle 10 Jahre kaufe ich ein paar neue Schuhe. Neu angeschaffte Möbel kann ich an einer Hand abzählen. Ein Korbsessel, ein breites Bett von IKEA, 3 Stahlregale und ein Korpus für Hängemappen. Ich esse seit vielen Jahren vegetarisch, trinke keinen Alkohol, rauche kein Nikotin und meide Süßigkeiten. Und mir fehlt nichts. Das ist wohl wiederum ein Privileg. Aber es gibt viele Wege, an deren Ende nicht Verzicht, sondern Gewinn von Lebensqualität steht. Alle Menschen sind so strahlend, als ginge es zum großen Opfer, als stiegen sie im Frühling auf die Türme. Nur ich bin so zögernd, mir ward noch kein Zeichen, wie ein Säugling, der noch nicht lachen kann, unruhig, umgetrieben, als hätte ich keine Heimat. Alle Menschen haben Überfluss, nur ich bin wie vergessen. Ich habe das Herz eines Toren, so wirr und dunkel. Die Weltmenschen sind hell, ach so hell. Nur ich bin wie trübe. Die Weltmenschen sind klug, ach so klug. Nur ich bin wie verschlossen in mir, unruhig, ach, als wie das Meer, wirbelnd, ach, ohn Unterlass. Alle Menschen haben ihre Zwecke, nur ich bin müßig wie ein Bettler. Ich allein bin anders als die Menschen. Zitat Lao Tse, Tao Te King. Und noch ein Zitat von Kurt Schwitters, 1887 bis 1948.